Mit einer leichten Gehirnerschütterung liegt Joachim Kebschul im Krankenhaus. Mit einem Kantholz wurde er gestern Abend niedergeschlagen, als er aus dem Auto ausgestiegen ist. Der Bauausschuss, zu dem er wollte, fand unter Polizeischutz statt. Kebschul hatte aber in einer Seitenstraße geparkt, wo ihm der Täter offenbar auflauerte und dann unerkannt flüchtete. Der stellvertretende Bürgermeister Hans-Hermann Grafert ist fassungslos. Das war für uns und unsere Gemeinde eines der schlimmsten Vorfälle, glaube ich, die wir bis jetzt erlebt haben. Ist auch nie irgendwo mal was aufgekommen, dass sowas im Dorf rumgegangen ist. Mensch, der hat irgendwie so eine Einstellung. Und doch gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Drohungen. Hintergrund waren Planungen, wonach in einem Haus in Oersdorf Flüchtlinge untergebracht werden sollten. Schon zweimal wurde die Sitzung des Bauausschusses abgesagt, wegen Bombendrohungen. Ähnliche Schreiben gingen auch an das zuständige Amt Kissdorf. Amtsvorsteher Rainer Löchelt hatte daraus schon Konsequenzen gezogen. Wir haben das zum Anlass genommen, Strafantrag zu stellen und polizeiliche Ermittlungen auszulösen, weil nach unserer Auffassung, nach meiner Auffassung, das gar nicht geht, dass staatliche Stellen sich von solchen Drohungen in ihren Handlungen beeinträchtigen lassen. Das darf nicht passieren in unserem Staat. Trotzdem war gestern nach Angaben eines Sprechers ein neues Schreiben beim Bürgermeister eingegangen mit den Worten: Oersdorf den Oersdorfern und wer nicht hören will, muss fühlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, betont aber, in alle Richtungen zu ermitteln. Am frühen Nachmittag wird Innenminister Stuth hier in Oersdorf erwartet. Er will mit Vertretern der Amtsverwaltung über das Geschehene sprechen und über mögliche Konsequenzen beraten.